Telekom-Fernsprecher Körtestraße 6 an Radio Apore. Dieser Fernsprecher bietet im Fall von Regen leider kaum Schutz. Ansonsten hier keine besonderen Vorkommnisse, außer einer wunderschönen ehemaligen Federkernmatratze, die hier säuberlich an einer Wand aufgestellt ist. Ja, soweit. Ahoi.